Ich bin pleite und arm, ich bin scheiße dran. Jedes Mal, wenn ich Geld hab, das gleiche, Mann. Ich hab's kaum in der Hand, dann ist das Geld weg. Doch ich kauf nix, verdammt, Mann, ich verschwend es. Ich ess hier mal einen Döner, ess da mal ne Pizza. Und so kommt's dann, dass ich nach paar Tagen nix hab. Ich fress, ich kiff, ich bin besoffen im Club. So bleibt mein Kontostand nur ne Woche im Plus. Ich weiß, mein Geld geht nicht so langsam aus. Es geht schnell, weil ich täglich mein Ganja rauch. Bei jedem Scheiß zu sparen, kotzt mich am meisten an. Ich bin so weit, dass ich mir fast nix mehr leisten kann. Ich wollte nur ne Dosis Sprite, doch die kostet zu viel. Ich hab mein letztes Geld grad bei OZ verspielt. Mir wird langsam klar, dass ich echt einen Job brauch. Doch faul wie ich bin, hab ich da echt keinen Bock drauf. Zwei leere Taschen, es wird Zeit für mich aufzustehen und in meine Nike Air zu stapfen. Los, ich brauch Geld, ich brauch dringend Cash. Doch die Couch hält mich fest wie ein Spinnennetz. Ich chill und beweg mich nicht, obwohl ich weiß, dass mein Leben, wenn ich keinen Job find, unerträglich ist. Ach du Scheiße, ich bin pleite, doch ich glaub an mich und ich schaff das alleine. Sobald ich Geld krieg, da verschwend ich die Kohle. Komm abends nach Haus ohne nen Cent in der Hose. Und nochmal krieg ich von meinen Eltern keins, weshalb ich mir das nötige Geld dann leih. Denn ich verzicht auf nix, was ich brauch, will ich haben. Wenn mir keiner leid, geh ich los, Klaus in nem Laden. Es gibt krassere Leute, die bringen Waffen und Messer mit. Wenn ich was brauch, steck ich's in die Taschen und weg damit. Und ich weiß, das ist falsch, doch was bleibt mir übrig? Schon in der Schule muss ich mir was leihen fürs Frühstück. Erbärmlich, ich weiß, ich muss schnell was ändern. Ich darf einfach nicht weiter mein Geld verplempern. Doch ich kann nicht aufhören, es geht laufend weiter. Und durch Poker und Dice werd ich auch nicht reicher. Also holt mich raus, weil ich sonst sterb hier unten. Ich bin tief begraben unter meinem Berg von Schulden. Zwei leere Taschen, es wird Zeit für mich aufzustehen und in meine Nike Air zu stapfen. Los, ich brauch Geld, ich brauch dringend Cash. Doch die Couch hält mich fest wie ein Spinnennetz. Ich chill und beweg mich nicht, obwohl ich weiß, dass mein Leben, wenn ich keinen Job find, unerträglich ist. Ach du Scheiße, ich bin pleite, doch ich glaub an mich und ich schaff das allein. Ich bin pleite und denke jetzt, geh ich los und such mir einen Job, dass ich dieser Scheiße ein Ende setz. Doch ich scheiß drauf, Rap und Smoke lieber. Geh in die Schule und danach direkt zum Dope-Dealer. Yeah, dann geht nix mehr mit Jobs oder sonst was. Ihr wisst bestimmt, wie ein Kopf in der Bon klatscht. Ich chill, während ich Zeit hier verbringe. Ich bin arm, aber wenigstens reicht's für paar Dinge. Ich hab zwar ne Karre, doch oft ist der Tank leer. Jeden Morgen steh ich da und hoff, dass sie anfährt. Ich bin dauer broke, ich hab leere Taschen. Ich sollte mein Abi und dann gleich danach ne Lehre machen. Mir geht's scheiße, denn ich hab keinen Cent. Ich trage jetzt eine Woche schon das allergleiche Hemd. Ich muss raus da, muss mein Leben ändern und nicht weiter ohne Ziel durch die Gegend schlendern. Zwei leere Taschen, es wird Zeit für mich aufzustehen und in meine Nike Air zu stapfen. Los, ich brauch Geld, ich brauch dringend Cash. Doch die Couch hält mich fest wie ein Spinnennetz. Ich chill und beweg mich nicht, obwohl ich weiß, dass mein Leben, wenn ich keinen Job find, unerträglich ist. Ach du Scheiße, ich bin pleite, doch ich glaub an mich und ich schaff das alleine. Zwei leere Taschen, es wird Zeit für mich aufzustehen und in meine Nike Air zu stapfen. Los, ich brauch Geld, ich brauch dringend Cash. Doch die Couch hält mich fest wie ein Spinnennetz. Ich chill und beweg mich nicht, obwohl ich weiß, dass mein Leben, wenn ich keinen Job find, unerträglich ist. Ach du Scheiße, ich bin pleite, doch ich glaub an mich und ich schaff das alleine.